بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، machen wir weiter mit der 21. Frage. Jetzt wird er natürlich die ganzen Beweise bringen zu den sieben Bedingungen. Zu der ersten Bedingung, das Wissen, haben wir die Beweise gesehen. Zur zweiten Bedingung, das ist das die absolute Gewissheit, Al-Yaqin, bringt er die Beweise, ein Koran und zwei Hadithe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo es heißt, beziehungsweise die Frage ist, was ist der Beweis des Koran und Sunna, dass die Gewissheit eine Bedingung ist, eine Bedingung für La ilaha illallah. Also, er bringt hier den Vers, und die Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln. Und hier ist der Beweis, hierauf nicht zweifeln. Das Gegenteil von Zweifel ist Gewissheit. Und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen, das sind die Wahrhaftigen. Ja, Surat 49, Vers 15. Also, und hierauf nicht zweifeln. Also sie glauben an Allah, sie glauben an den Gesandten und sie zweifeln nicht daran. Sie glauben mit Festigkeit, sie sind davon überzeugt. Sie wissen, absolute Gewissheit, dass das Wahre ist. Und das ist ein Grundsatz für den Glauben. Weil man sagt im Deutschen zwar immer, Glauben ist ja gleich Zweifeln. Nein, im Deutschen kann Glauben gleich Zweifeln heißen, aber es kann auch absolute Sicherheit heißen. Wenn ich sage, ich glaube, dass die Farbe war blau, dann ist das Zweifel. Aber wenn ich sage, ich glaube an diese Sache, dann weiß ich diese, ich habe Gewissheit in diese Sache. Und das sind zwei total unterschiedliche Sachen. Und hier geht es eben um den Beweis und hierauf nicht zweifeln. Das ist das Gegenteil von Gewissheit und deswegen ist das ein Beweis dafür. Und ebenso auch die nächsten Verse, der nächste Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam von Sahih Muslim, wo er sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass ich sein Gesandter bin, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt er, wenn jemand Allah mit diesen beiden Zeugnissen trifft, ohne Zweifel daran, ja, ohne dass er daran zweifelt, ja, so wird er ins Paradies eingehen. So wird er ins Paradies eingehen. Also wer bezeugt La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, und er hat keinen Zweifel in diesen Angelegenheiten, wird er ins Paradies eingehen. Naam, und der nächste Hadith ist von Abu Huraira, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte, auch in Sahih Muslim, er sagte zu Abu Huraira, er sagte, jeden, den du hinter diesem Garten triffst und der mit absoluter Gewissheit, also mit totaler, mit Yaqin in seinem Herzen an La ilaha illallah glaubt, verkünde ihm das Paradies. Ja, das ist eine gewaltige Sache. La ilaha illallah ist der Weg ins Paradies. Und wer dies weiß und dies mit absoluter Gewissheit bezeugt, kommt ins Paradies, inshallah ta'ala. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von ihnen machen lassen. Barakallahu fikum, fajazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.